Ich lese uns heute weiter die Verse 9 bis 11, 9 bis 16 aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefes. Ich lese mal zunächst aus der 84er Übersetzung. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Denn es ziemte sich für den, um deswillen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und er spricht im Psalm 22, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und wiederum in Jesaja 8, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Es wird also hier weiter darüber gesprochen, dass Gott in Jesus Christus den gefallenen Menschen nahe kommt, um sich mit ihnen auf eine Ebene zu stellen und sie auf der Ebene zu befreien zum Himmlischen, zur Wiederherstellung dessen, was sie verloren haben. Es geht natürlich darum, und so hatten wir uns das letzte Mal auch gesagt, um den Menschen, der gefallen ist, um den, dem eigentlich eine Herrschaft anvertraut war in der Schöpfung. Er sollte herrschen über die Tiere, über die Pflanzen, über alles, was Gott gemacht hat. Aber er hat diese Herrschaftskraft verloren. Und das beklagen wir ja bis auf den heutigen Tag, dass der Mensch mit der Schöpfung nicht richtig umgehen kann. Er nutzt sie falsch, inspiriert durch das Machwerk des Feindes, indem er sich und andere Menschen kaputt macht durch diese falsche Nutzung. Die beklagenswerte Dinge hören wir ja ständig in den Medien, sei es Umweltschmutz oder Atom und vieles andere, was dem Menschen das Wasser, das Lebenswasser abgräbt. Und die Wiederherstellung zur wirklichen Herrschaft des Menschen soll und sollte durch Jesus Christus, indem er Menschensohn wurde, entstehen. Damit die Schöpfung Mensch, diese Seele, mit erhoben wird in diese Herrschaftssphäre, die Jesus Christus für sich erworben hat. Darum noch einmal den 9. Vers, den aber, also Jesus, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist, denn die Engel, den sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte. Diese Beweisführung, dass Jesus der Messias ist, galt ja zunächst den gläubig gewordenen Juden, den Hebräern. Denn sie dachten ja, alles schon zu haben und alles schon zu wissen und alles schon in ihrer Möglichkeit zu finden, um Gott gefallen zu können. Sie hatten ja die Gebote, sie hatten ja die Gesetze, man braucht sie doch nur lesen und befolgen. Dann ist doch alles paletti, ist doch alles gut. Wir haben doch die Opfer, sagten sie sich. Und diese Opfer hat Gott immer angenommen. Er hat sie immer angenommen. Er hat sie nicht nur befohlen, dass sie gegeben werden sollten für die Schuld des Einzelnen, sondern er hat sich dazu bekannt. Also haben wir doch einen Weg der Versöhnung. Und am Yom Kippur, an dem großen Versöhnungstag, hat sogar Gott den hohen Priester erhört, wenn er ins Allerheiligste ging. Und das Blut sprengte auf die Bundeslade. Und dann durfte er herauskommen aus der Stiftshütte und aus dem Tempel und sagen, Gott hat zugedeckt eure Schuld, ihr dürft ein neues beginnen. Und da werfen sich ja Fragen auf, die Heiden hatten solche Dinge ja gar nicht. Sie hatten keine Beziehung zu dem lebendigen Gott, sie suchten ihn. Paulus hat das ja in Athen ganz deutlich gesagt und auch in Korinth in der heidnischen Welt, dass sie so viel Ausschau halten nach Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Aber er sagte ihnen, der gute Wille ist erkannt worden, aber er war nicht so, dass ihr hättet finden können. Jetzt hat Gott eure Unwissenheit übersehen. Und jetzt bietet er euch diesen Weg der Verbindung zu ihm an. Wir merken, es gibt viele Fragen bis auf den heutigen Tag. Auch unter den Heidenchristen oftmals. Und wir leben in einer Zeit, wo man ja gerade den Sohn Gottes, den Menschensohn, trennen will von Gott, dass er nicht Gott war. Er ist auch nur ein von Gott Bevollmächtigter gewesen, Jesus von Nazareth, aber nicht Gottes Sohn und Gott. Aber Gott selber war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Also die Beweisführung, dass Jesus der verheißene Messias ist, der das Volk von Sünden, und zwar von allen Sünden, befreit und nicht nur zudeckt auf den Zeitpunkt hin der gänzlichen Erlösung. Diese Beweisführung wird darin weitergeführt, dass Jesus nicht nur der Offenbarer des Willens Gottes ist und als solcher erschienen ist, mit Zeichen und Wundern, sondern der Stellvertreter für das Volk, für die Menschen. In Johannes 10 sagte ja der Herr, wenn ihr mir, meinen Worten, nicht glaubt, dann glaubt den Werken. Die Werke offenbaren, dass ich Gott bin, dass ich Gottes Sohn bin. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, um dies zu zeigen, dass er den Willen des himmlischen Vaters, den kein Mensch tut, getan hat und tut, sondern offenbar zu machen, ich bin euretwegen hierher gekommen. Ich bin deinetwegen gekommen. Ich will deine Lasten abnehmen. Diese Beweisführung musste da sein. Nicht nur, wer er ist, sondern wozu er gekommen ist. Stellvertretung für jeden einzelnen Menschen, für das Volk und dass er gekommen ist, die Leiden, die der Mensch durch die Sünde erlebt, auf sich zu nehmen. Denn Sünde verursacht immer Leiden. Und der Mensch kann sich nicht daraus befreien, weil er die Sünde nicht rückgängig machen kann. Jesus Christus wollte auch deutlich machen, dass er nicht nur die Leiden auf sich nehmen will, sondern auch die Folgen der Leiden durch die Sünde tragen will. Das ist der Tod. Ich bin gekommen, für euch zu sterben. Ich bin das Lamm. Nur durch mich könnt ihr Befreiung erleben. Diese Beweisführung ist hier, deswegen er ist eine kleine Zeit niedriger gewesen, denn die Engel Jesus und er ist gekrönt worden durch das Leiden des Todes, ist er gekrönt worden mit Preis und Ehre, damit er für alle den Tod schmeckte. Er duldete und erduldete für alle den Tod. So wie der hohe Priester Aaron die Lasten der Schuld oder der Verschuldung vor Gott, die Lasten des Volkes vor Gott tragen musste. Er hatte ja ein Brustschild, er hatte Steine auf der Schulterklapp, wo die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert waren, auch in dem Brustschild. Und dann hatte er noch ein Schild am Hut vorne, heilig dem Herrn. Und die Begründung war, wenn er hineinging in das Allerheiligste, sollte er die Versöhnung bewirken durch Fürsprache für das Volk. Er trug die Lasten und die Unheiligkeiten des Volkes vor Gott. Und das musste er jedes Jahr auf einmal tun. Er sollte tragen die Missetat des Heiligen, da wo man sich an dem Heiligen versündigt hat. Das heißt, durch die Sünde entstandene Begrenzung aller Unreinheit und Belastungen, die den wahren Gottesdienst verhinderten. Da hatte er die Aufgabe, deswegen hoher Priester, nicht nur allgemeiner Priester, hoher Priester, diese Lasten des ganzen Volkes vor Gott zu bringen und um Versöhnung zu bitten. Und so sagt Jesus Christus, bin ich gekommen, die Lasten für alle Menschen zu tragen und vor den Vater zu bringen. Ich bin Menschensohn geworden. Ich bin auf eure Ebene heruntergekommen. So lesen wir es ja auch in Jesaja 53 in 5a, dass alle Missetat, Krankheit und Begrenzung und Schmerzen auf ihn gelegt worden sind. Auf ihn gelegt worden sind. Und das soll deutlich werden, das soll auch uns immer deutlich werden, damit wir nicht festkleben an unseren Schwachheiten, Krankheiten und Nöten. Man kann sich ja leicht so seiner Natur wieder ausliefern und sagen, ich bin nun mal so, wie ich bin. Und dann versinkt man in große Traurigkeit, wenn man merkt, dass man das, was man tun will, gar nicht tun kann. Und das will Jesus verhindern, indem er sagt, ich habe deine Krankheiten, deine Lasten, die Folgen deiner Sünde getragen. Ich habe für dich, für alle den Tod geschmeckt. Ich habe für dich das Leiden erduldet, damit du frei sein kannst von dem Leiden dessen, was du verursacht hast gegen Gott. Das ist eine wunderbare Botschaft, das sollen wir verstehen ganz neu. Deswegen für alle, dass er für alle den Tod schmeckte. Durch Leiden ist er gekrönt worden. Das heißt, dieses sein Leiden brachte als Resultat etwas hervor, was er an unserer Stelle uns auch erworben hat und schenkt. Darum heißt es, er ist niedriger geworden als die Engel, beziehungsweise wir lesen im Philipperbrief, er ist niedrig geworden, er ist gleich einem Menschen geworden. So niedrig geworden, damit er nicht nur uns etwas abnimmt, sondern auch auf der Ebene uns etwas schenken kann. Nämlich das Resultat seines Leidens. Die Strafe liegt auf ihm. Mit welchem Resultat? Auf dass wir Frieden haben. Frieden haben. Und zwar nicht nur von einem Jahr zum anderen, wie es Israel gewohnt war, durch den Ablass am Yom Kippur, wo sie dann sagen, so jetzt nehmen wir uns vor, ein neues, ein besseres Leben mit Gott zu führen, sondern Frieden für immer, für ewig. Und wir merken, wie manchmal auch in unserem Leben uns der Frieden abhanden kommt. Dann denken wir nicht mehr daran, was Jesus für uns persönlich getan hat. Aber der Friede, das ist das Resultat, was Jesus Christus, der Menschensohn, wir müssen das deutlich auch betonen, nicht nur Gottes Sohn, der Gottes Sohn und Menschensohn zugleich war, sondern auf unsere Ebene kam als Menschensohn, um die Menschenlasten zu nehmen und auch das Resultat des Leidens wieder zurückzugeben, nämlich Preis und Ehre. Alle, die leiden wegen der Sünde, die die Einzelnen getragen haben und tragen müssen, wenn sie nicht glauben, alle, die da leiden wegen ihrer Sünde, gehen zugrunde. Sie gehen zugrunde. Ich lese uns mal die zwei Verse aus Römer 6. Da steht in Vers 22 und 23, nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr ja eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende, das ewige Leben. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod ist der Sünde Sold. Das heißt, alle, die die Leiden aufgrund ihrer Sünde tragen wollen und müssen, weil sie nicht glauben an Jesus Christus, gehen zugrunde. Der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Menschensohn ist zu uns gekommen, um unsere Lasten zu nehmen und diese Gabe dann zu schenken, das ewige Leben. Und darin sollen wir uns täglich freuen können. Paulus schreibt auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, darüber, über diesen wunderbaren Werdegang, dieses Abgelöstwerden von dem alten Menschen und das Beschenktwerden des Neuen. 1. Korinther 15, 22, gleich wie sie alle in Adam sterben, so werden sie in Christus lebendig gemacht werden. Der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes das ewige Leben. Der Messias hat diese Leiden alle überwunden. Die Leiden, die wir leiden mussten ob der Sünde. Die Angst vor dem Tod, in der ja alle Menschen stehen, die nicht im Glauben an Jesus Christus durch die Zeit gehen. Furcht des Todes. Er hat das alles für uns getragen und überwunden in seiner Stellvertretung für uns. Durch die Auferstehung von den Toten wurde deutlich, dass er mit Ehre und Lob Gottes gekrönt worden ist. Eine Krönung zu großen Ehren, die aber zugleich auch uns, die wir an den Glauben zuteil werden soll. Es war ja nichts Verwerfliches an ihm. Diese Aussage der Jünger zu Jerusalem nach der Auferstehung Jesu, zu den Emmaus-Jüngern, die ja mit großer Freude nach Jerusalem zurückliefen und wollten sagen, wir haben den Auferstandenen erlebt. Und die Aussage kam ihnen entgegen, Jesus ist, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Diese Aussage mutet prophetisch an, in der Weise, dass sie sagen, wenn dieser Angekündigte, der das Leiden getragen hat für uns, auferstanden ist von den Toten, dann muss er der Messias sein. Wahrlich, das Wort dazwischen drin müssen wir mehr betonen. Wir können sagen, der Herr ist auferstanden. Aber sie sagen, nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Darüber staunen wir. Dann muss er doch der Messias sein. Er ist wahrhaftig auferstanden. Denn wir haben gelesen in der Schrift, dass einer kommen wird, der überwindet. Er ist nicht um seiner Schuld willen gekreuzigt worden, sondern er hat uns versucht deutlich zu machen, dass er für uns gekommen ist, des Menschensohnes gekommen, sein Leben zu geben zur Versöhnung für viele. Und jetzt hat er sogar die Leiden überwunden, auferstanden. Dann ist er wahrhaftig der Messias. Er ist gekrönt worden mit Gnade und Wahrheit. Johannes schreibt in seinem Evangelium gleich am Anfang schon davon, dass ja das Wort Fleisch wurde. Wie der eingeborene Sohn Gottes, also er identifiziert das mit dem eingeborenen Sohn Gottes Jesus, das Wort ward Fleisch, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und zwar, welche Krone trug er? Voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Das ging mit ihm mit und das brachte er zu uns. Das Leben ist erschienen, so schreibt er dann auch im ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 2. Das Leben ist erschienen, das ewig ist. Beim Vater war es und ist uns erschienen. Das Leben, Krone des Lebens für alle Leiden und für alle das Leben. Für alle, so haben wir gelesen, litt er den Tod und für alle brachte er das Leben. Das muss also der Messias sein, der das tut. Man kann vielleicht stellvertretendes Leiden von diesem und jenem auf sich nehmen. Vielleicht kann man auch Schulden stellvertretend tragen oder versuchen zu begleichen. Aber man kann das Leben nicht geben. Man kann eine vorübergehende Entlastung schaffen, aber nicht ein grundsätzlich Neues. Gottes Gebühr. Wir haben gelesen, dem das gebührt, das ist Gott. Es ziemte dem, um deswillen ja alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat zur Herrlichkeit geführt, dass er den Herzog, und das ist Jesus, ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. Was in dem Messias zu erwarten ist und was geschaffen werden soll, muss göttlich sein, kann nicht menschlich sein. Man muss etwas Göttliches erwarten dürfen, also Gott entsprechendes, etwas, was zu Gott passt, etwas, was in die Ewigkeit, in den Himmel eingehen kann. Obwohl Jesus Christus Gott und Mensch war, dominierte bei ihm das Gottsein, diese Kraft Gottes zur Überwindung des Todes. Im Menschen Leiden bereinigte er uns zur Gerechtigkeit vor Gott. Im Menschensohn Leiden. In Gott nahm er stellvertretende Vollkommenheit durch Gemeinschaft mit dem Vater ein, die für niemand möglich gewesen ist. Niemand konnte sagen, wie er selbst, der Herr, nach seiner Auferstehung: Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da sprach er als Menschensohn. Ich habe für euch diesen Weg aufgetan. Jetzt haben alle Menschen den Zugang zu Gott, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Es gebührte Gott, dem Schöpfer aller Dinge allein, dass er den Urheber zur Seligkeit der Menschen durch Leiden vollkommen machte. Das heißt, vor Gott kann nichts Ungutes bestehen und nichts übersehen werden, kann nichts ignoriert werden. Er kann es nicht beiseite schieben, es muss wieder hergestellt werden zum Guten. Er kann nicht sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, reden wir nicht mehr darüber. Nein, der Urzustand muss wiederhergestellt werden. Nur die Wiederherstellung des Zerstörten rettet das, was durch Zerbruch, ja, den Bach runtergegangen ist, könnten wir sagen. Die Seele wird nur gerettet durch Wiederherstellung des Urzustandes. Und die Wiederherstellung war mit Leiden verbunden. So haben wir gerade uns gesagt, einmal das Leiden von der Folge der Sünde und von dem Lohn der Sünde. Nur dadurch konnte etwas wiederhergestellt werden, was kaputt gegangen ist. Durch diese Wiederherstellung der Gerechtigkeit und Wahrheit im ersten Adam, durch den letzten Adam, sagt die Schrift, Jesus, ist der Zugang zu Gott erneut möglich geworden, so wie einst im Paradies. 1. Korinther 15 können wir noch einmal lesen, Vers 45, wo es heißt, der erste Mensch Adam, er war zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der wieder lebendig macht, der also den Urzustand des Lebens wieder herstellt. Die persönliche Anwendung, worin wir Menschen schuldig geworden sind, brauchen wir Wiedergutmachung. Wir kennen das Wort auch im Blick auf den Holocaust, auf Israel. Da fiel das Wort oft Wiedergutmachung. Aber konnte man das wiedergutmachen? Nein. Auch wir können es nicht wiedergutmachen. Aber Gott in Jesus Christus machte wieder gut, was kaputt gegangen ist. Wiedergutmachung, das heißt Herstellung des Zustandes vor der Zeit, wo wir Schuldner geworden sind. Sündenbekenntnis bedeutet in Wahrheit, vor Gott diese Willenskundgebung zu geben, zu dem Ausgangspunkt vor der Sünde zurückkehren zu wollen. Nicht am Bußpunkt stehen zu bleiben und dann weiterzumachen, sondern ich will an den Punkt, wo es keine Sünde gab. Und das ist durch Jesus Christus. Er hat alles neu gemacht. Deswegen heißt es, ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Hier ist etwas ganz Neues hergestellt worden, was mit dem Urzustand übereinstimmt. Verbindung zu Gott. Ungetrübte Verbindung zu Gott. Paradiesisches Leben. Darum sagte der Herr Jesus zu dem Schächer am Kreuz, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Ich stelle dein Leben in den Urzustand wieder her, dass du mit Gott, deinem Schöpfer, leben kannst. Also nicht der am Bußpunkt über die Sünde stehen bleiben und da immer weitermachen, sondern zu sagen, Herr, ich will die Vollkommenheit in dir, durch dich. Ich möchte in dem neuen Urzustand, den du hergestellt hast, leben. Heiligung bedeutet in diesem Sinne, diesen Urzustand der Reinheit vor Gott wieder einnehmen zu wollen. Und das nennt die Schrift auch Wiedergeburt und Neugeburt zu diesem Zustand. Beide kommen, haben wir in Vers 11 gelesen. Beide kommen von Gott, der da heiligt und die geheiligt werden. Der Menschensohn und auch die Menschen. Deswegen hatten wir das ja auch aus dem Psalm 8 gelesen, was ist der Mensch und der Menschensohn. Beide kommen von Gott, denn der Menschensohn, die Hülle, in dem der Gottessohn war, wurde gezeugt vom Heiligen Geist Gottes, kam von Gott, um an unserer Seite stehen zu können. Und weil er diese Hülle hatte von Gott und wir sind auch von Gott, nannte er uns Brüder. Das ist diese Benennung. Du bist jetzt Menschensohn, auch wie Mensch, wie ich, mein Bruder. Und er sagt zu uns auch Bruder. In Psalm 22, und so haben wir das ja gelesen, heißt es deswegen, dass der Sohn Gottes sagt, ich will dieses Heil verkündigen meinen Brüdern. Wir sind ja in Wahrheit keine Brüder von Gott. Wir sind keine Brüder von Gott. Aber wir sind Brüder des Menschensohnes, weil er Mensch geworden ist. Das ist hier diese Beweisführung. Ich will das Evangelium verkündigen, diese Botschaft, meinen Brüdern. Und in Johannes 20 lese ich mal, Vers 17. Da sagt Jesus nach der Auferstehung zu Maria Magdalena, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern. Aus diesen Worten natürlich wird viel Falsches auch interpretiert, dass man eben die Gottessohnschaft Christi ihm aberkennt. Denn wie kann denn Gott mein Bruder sein? Nein, der Menschensohn ist Bruder. Deswegen sagt er, geh hin zu meinen Brüdern und sage, ihnen diese frohe Botschaft, dass ich auffahre zu meinem Vater, Menschensohn, zum himmlischen Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ihr habt jetzt den Zugang, so wie der Menschensohn, der alles für euch vollbracht hat, den Zugang geschaffen hat, habt ihr ihn jetzt auch. Der Menschensohn erlöste die Brüder, die Menschen von der Todesfurcht, die durch die Sünde aufgekommen ist, wie wir es in Vers 15 gelesen haben. Mensch erlöste somit Mensch. Bruder erlöste Bruder, der göttliche Bruder, die menschlichen Brüder. Es wird in Jesus Christus möglich, was sonst für Menschen unmöglich war. Ich möchte da auch noch mal Psalm 49 zitieren. Da wird das ja schon vorgeschattet gesagt, dass von unserer Seite aus solche Form der Erlösung gar nicht möglich war, aber durch die Erniedrigung des Gottessohnes zum Menschensohn, zur Knechtsgestalt, wurde dieser Austausch, das Übergeben der Schuld und das Empfangen der Krönung von Ehre und von neuem Leben möglich. In Psalm 49, Vers 8, es kann ein Bruder niemand den anderen erlösen, noch mit Gott versöhnen. Also hier wird die Unmöglichkeit dargestellt. Denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen. Man muss es lassen, ewig anstehen. Ewig. Man kann es nicht verändern. So, dass er fortleben könnte immer da und die Grube nicht sehe. Denn man wird sehen, dass die Weisen sterben, sowohl als die Toren. Und Narren umkommen und müssen ihr Gut andern lassen. Das heißt also, hier ist die Möglichkeit, einander zu entlasten und zu beschenken mit Leben aufgezeigt, ist unmöglich. Diese Möglichkeit ist nicht gegeben. Aber Gott in Jesus wurde Menschensohn. Deswegen haben wir gelesen, der eine kleine Zeit tiefer war als die Engel. Und zwar auf unserer Ebene. Schmeckte für uns den Tod und nannte uns Brüder, um uns zu beschenken. Er wurde also Menschenbruder, weil er sich nicht, und so haben wir in Vers 16 gelesen, nicht der Engel annahm. Sonst wäre er vielleicht, könnten wir dann mal so sagen, Engelsbruder geworden. Nein, er wurde Menschenbruder, Menschensohn, denn er nahm sich des Samens Abrahams an. Und hier ist natürlich jetzt nicht nur gemeint die Nachkommenschaft von Abraham allein, sondern alle, die in der Hoffnung und dem Glauben Abrahams standen, das heißt also auch die Heiden, die auf Gott hofften und hoffen. Das ist der geistliche Same Abrahams. Und dazu ist der Menschensohn gekommen. Hier sollte aber im Hebräerbrief das jüdische Verständnis von Gottes Heiligkeit, die es zu erreichen galt, sollte deutlich werden, dass sie in Jesus Christus vervollkommnet ist. Alles, was der Mensch durch das Halten der Gebote nicht schaffen konnte, durch die Tieropfer, die sie ständig gaben, nicht vollbringen konnte, das ist in Jesus Christus vollbracht worden. Die Vollkommenheit und Heiligkeit, die aus der Angst vor der Begegnung mit Gott nimmt. Denn alle Menschen hatten nicht nur Angst vor dem Tod, sondern vor den Folgen. Deswegen gibt es so viele Menschen, die sagen, mit dem Tod ist alles aus, da darf es nichts mehr geben. Wenn es da was gibt, dann muss ich mich doch fürchten. Denn ich weiß ja nicht, was mir begegnen wird. Und sollte es einen Gott geben, dann kann ich vor dem gar nicht bestehen. Also es gibt viele Gedanken, die an dieser Schwelle vorbei möchten, die dem Tod nicht zu ins Auge sehen wollen und auch nicht dem, was danach kommt. Das jüdische Verständnis sollte also deutlicher werden darin, hier ist die Heiligkeit vorhanden, die ihr bekommen sollt, geschenkt bekommen sollt, dass ihr nie mehr in der Furcht vor dem Tod und der Begegnung vor Gott stehen müsst. sondern ihr seid frei. Obwohl die Juden Jesus ja als Mensch sahen, sie sahen ihn dort durch Israel gehen, war er doch Gott und absolut vollkommen heilig. Der, der zu Gott in Wahrheit alle Menschen führen kann. Jetzt ist er Menschensohn gewesen auf Erden, jetzt ist er Gottes Sohn nur. Paulus schreibt ein wunderbares Wort, über das auch schon manche gestolpert sind. Nämlich, er sagt, wir hatten Jesus nach dem Fleisch gekannt, also als Menschensohn. Aber jetzt kennen wir ihn nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Nach dem Geist Gottes Sohn. Er hat uns mitgenommen in seine Herrlichkeit, in der neuen Kreatur. Deswegen folgen wir dem Gottessohn nach, der uns seinen Geist gegeben hat. Und Paulus schreibt dann auch im Philipperbrief, unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir warten. Wir sind dem Gottessohn jetzt verpflichtet. Ich lese uns mal 2. Korinther 5, diesen Vers, Vers 16 oder schon Vers 15. Ach, ich lese sogar schon Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns so, zumal wir halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben. Er ist darum für alle gestorben, dass die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Denn ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nun ist Jesus Christus nicht mehr Bruder, denn der Gottessohn ist nicht Bruder. Gott ist nicht unser Bruder. Er war Bruder als Menschensohn. Er ist Herr und Gott. Bruder war er zur Wiederherstellung der Heiligkeit des Menschen vor dem himmlischen Vater, aber Herr zur göttlichen Herrlichkeit im Himmel. Thomas, der einst ungläubig war, der wollte das ja gar nicht so wahrhaben, dass hier etwas Wunderbares entstanden ist, von den Toten jemand auferstanden ist, Christus lebt. Das kann ich gar nicht glauben. Er ist gestorben, wie alle. Es sei denn, und wir kennen das nicht, dass ich meine Finger in seine Nägelmale lege, die Hand in die Seite lege, sonst kann ich das nicht glauben. Und dann sagte Jesus, so, jetzt bin ich hier, als er durch die Tür trat, nun mach das. Und was sagte er dann? Er sagte, sprach nicht von der Ebene Mensch, sondern mein Herr und mein Gott. Das ist diese Beziehung, die neu. Wenn du tatsächlich auferstanden bist von den Toten, dann bist du ja Herr und dann bist du Gott, ein und alles. Denn wer Gott ist, der hat das Sagen über unser Leben. Er hat alles vorbereitet, um mit ihm leben zu können, und er führt so, um ihm Ehre zu bereiten. Er ist Herr, er ist Gott. Noch einmal diesen Text. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist, denn die Engel, Jesum, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es ziemte dem, um deswillen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat zur Herrlichkeit geführt, dass er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. Zumal sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen. Und sagt, ich will verkündigen deinen Namen meinen Brüdern, und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und nochmal, ich will mein Vertrauen auf ihn, auf Gott setzen, den Vater. Und nochmal, siehe da, ich und die Kinder welche mir Gott gegeben hat. Und nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat, das ist dem Teufel, und erlöste die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Durch Leiden gekrönt. Vielleicht so viel zu diesen Versen, die uns auch wieder deutlich machen, dass wir nicht mit einem Religionsstifter zu tun haben, dass wir es nicht mit einem Übermenschen zu tun haben, sondern mit dem lebendigen Gott, der selbst für seine Schöpfung eintreten musste und eintritt. Und da können wir ganz getrost sein, wenn Jesus wiederkommt, wird die Schöpfung auch noch da sein, weil Gott sie selber erhält. Ja, sie geht nicht kaputt vorher, sondern sie wird dann noch existent sein und ihm zur Verfügung stehen.